Da haben sich die zuständigen Fachbeamten bei der Namensgebung aber mal richtig Mühe gemacht. Erst war im Behördensprech von einem Special Purpose Vehicle die Rede, also einem Behelfsmittel für spezielle Absichten. Jetzt heißt das Ganze Instrument in Support of Trade Exchanges, abgekürzt Instex. Hinter diesem Instrument zur Unterstützung von Handelsaustausch steckt eine ganz bestimmte Absicht. Die Europäer wollen damit nämlich die Iran-Sanktionen von US-Präsident Trump austricksen und gleichzeitig das Atomabkommen mit der Führung in Teheran retten. Die hatte auf ihr Nuklearprogramm verzichtet. Im Gegenzug wurden die jahrelang verhängten Wirtschaftsblockaden aufgehoben. Allerdings waren die USA im letzten Jahr aus dem Vertrag ausgestiegen und hatten neue, scharfe Sanktionen gegen den Iran verhängt. Davon bedroht sind auch ausländische Unternehmen, die mit der Islamischen Republik weiterhin Handel treiben. Aus Sorge vor Vergeltungsmaßnahmen der USA finanzieren inzwischen die meisten europäischen Banken keine Iran-Geschäfte mehr. Und hier kommt Instex ins Spiel. Diese sogenannte Zweckgesellschaft soll eine Art Tauschbörse sein, damit der Handel auch ohne Banken funktioniert. Und zwar ungefähr so. Der Iran liefert Öl, Europa zum Beispiel Lebensmittel oder Medikamente. Hinter Instex stehen Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Die drei Länder hatten das Atomabkommen mit ausgehandelt. Als Firmensitz ist, wie es heißt, Paris vorgesehen, als Chef ein deutscher Bankfachmann. Die Gründung der Gesellschaft dürften die europäischen Außenminister heute bei ihrem Treffen in Bukarest bekannt geben. Gleichzeitig ist eine Erklärung geplant, in der die EU das iranische Raketenprogramm und die Rolle Teherans in der Golfregion kritisiert, etwa im Jemen oder in Syrien. Die Instex-Gründung ist auch eine Botschaft der Europäer an Donald Trump, denn die EU macht damit klar, dass sie sich nicht beeindrucken lässt von den Drohungen, dem wirtschaftlichen Druck und den Einschüchterungsversuchen, mit denen der US-Präsident seine Außenpolitik gegen alle Widerstände durchsetzen will. Mit entsprechenden Reaktionen aus Washington darf und muss gerechnet werden.